Geben wir es zu, das Facebook-Universum hat uns umzingelt. Seine Dienste sind so groß geworden, dass wir fast nicht mehr ohne sie auskommen wollen. Und dann hören wir in der vergangenen Woche, Facebook will die Chatdienste von WhatsApp und Instagram mit dem eigenen Chatangebot auf einer gemeinsamen technischen Plattform betreiben. Natürlich nur, so stellt es das Unternehmen dar, um das Nutzungserlebnis zu verbessern. Was hat Facebook davon? Eine ganze Menge. Facebook hätte zum ersten Mal die Möglichkeit, Nutzerdaten seiner bislang getrennten Plattformen zusammenzuführen und sicherzustellen, die Daten von Facebook der identischen Person von WhatsApp bzw. Instagram zuzuordnen. Das war bislang nicht möglich, konnte man sich ja beim einen Dienst zum Beispiel mit einer E-Mail-Adresse, beim anderen Dienst mit der Handynummer registriert haben. Darüber hinaus bekäme Facebook in einer völlig neuen Dimension Zugriff auf unsere Metadaten, vermutlich bis hin zu den Adressbüchern der jeweiligen Nutzer. Mit diesen rund 3 Milliarden Datensätzen kann man schnell neue potenzielle Mitglieder finden, die noch bei keinem der 3 Dienste angemeldet sind. Aber aus den Metadaten ließe sich noch viel mehr herauslesen. Wer kommuniziert mit wem, wann und wo? Was sich für Datenschützer wie ein Albtraum anhört, wäre für die Datenschürfer aus dem Silicon Valley die ultimative Goldgrube. Sie hätten Zugriff auf den derzeit wohl größten digitalen Schatz der Welt. Die Zusammenlegung hat aus Sicht des Unternehmens noch einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Vorteil. Er bewahrt die Facebook-Familie eventuell vor einem möglichen Zugriff der Politik. Denn, so die Logik, sind erst einmal alle 3 Dienste unter einem Dach vereint, wird es für Politiker in Washington und Europa praktisch unmöglich, diese 3 Angebote wieder voneinander zu trennen. Facebook gilt schon heute vielen als ein viel zu mächtiger, kaum noch kontrollierbarer Riese, der Kritikern mit immer neuen negativen Schlagzeilen Recht zu geben scheint. Schon jetzt ist Facebook ein gigantischer, supranationaler Quasi-Monopolist geworden, dessen Machtfülle kaum noch zu überschauen ist. Und der mit der Zusammenlegung der 3 Dienste noch schlechter von Regierungen und Bürgern zu kontrollieren wäre. Umso unverständlicher, dass derzeit weder aus Washington noch aus Brüssel Bedenken zu diesen Plänen zu hören sind, die uns fast alle betreffen. Facebook wird gerade mal 15 Jahre, da steckt man normalerweise noch mitten in der Pubertät. Aber trotz seines jungen Alters lässt das Unternehmen uns alle bereits nach seiner Pfeife tanzen und niemand ruft Stopp. Eine reife Leistung.